Weil eigentlich könnte es ein Anlass für einen Bürgerkrieg werden. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist das Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien. Dieses Thema steht jetzt überall in der Presse, in den Schlagzeilen, wird von allen besprochen, diskutiert. Wir wollen das Thema ein bisschen tiefer anfassen, als es jetzt in den Nachrichten passiert. Wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen, worum es da eigentlich geht, vor allem im wirtschaftlichen und historischen Kontext. So könnte man besser die Argumente und Vorwürfe von Barcelona und Madrid verstehen. Das heißt, Spanien selbst, so wie wir es kennen als modernen Nationalstaat, entstand ja eigentlich aus der Fusion von zwei Königreichen, Kastilien und Aragon. Und das Ausschlaggebende hierbei ist, dass das, was wir heute als spanische Sprache begreifen, eigentlich das Kastilische war. Und die Amtssprache sozusagen des Königreichs Aragon war das Katalanische. Das heißt, es gab halt diese beiden Sprachen, von der sich eine durch einen Zentralstaat und auch durch die demografischen Gegebenheiten durchsetzte und als Spanisch begriffen wurde, wodurch dann sozusagen das Katalanische als Sprache, als Kultur faktisch dann auch so eine Art Regionalphänomen geworden ist. Es gab dann ausgehend hier auch von der Bildung eines Königreichs Spaniens, aus dieser Fusion von Kastilien und Aragon im 15. Jahrhundert und der Bildung des modernen spanischen Staates, auch zeitgleich mit Abschluss der Reconquista, mit dem Fall des letzten arabisch-islamischen Reichs auf der iberischen Halbinsel, nämlich Granada, gab es dann auch zeitgleich eine koloniale Expansion nach Amerika. Und im Rahmen dieser kolonialen Expansion etabliert sich dann auch ein politisches, wirtschaftliches und kulturelles System, bei dem die Katalanen eine immer geringere Rolle spielten. Und da gibt es auch Unterschiede in der wirtschaftlichen Tradition, während vor allem Kastilien, also Zentralspanien, eher eine eher feudal geprägte Gesellschaft war, landwirtschaftlich geprägt, geprägt auch durch Großgrundbesitz und auch sehr stark geprägt von einer zentralen Wirtschaft, von einer zentralen Verwaltungsstruktur, war Katalonien eher eine Region der Händler, der Banker und der progressiveren bourgeoisen Unternehmer. Bourgeois ist jetzt in diesem Kontext nicht negativ gemeint, sondern als Begriff eines aufkommenden Stadtbürgertums. Vergleichbar wie in der gleichen Zeit in Norditalien zum Beispiel. Dieser Konflikt setzt dann hier an. Katalonien fühlt sich immer weiter benachteiligt politisch und institutionell und ich überspringe dann jetzt einige Jahrhunderte. Wir kommen dann in die Neuzeit. Im 20. Jahrhundert, durch ein Aufkommen stärkerer Nationalismen in ganz Europa, entwickelt sich dann auch ein nationales, katalanisches, neuzeitliches Bewusstsein. Und es gibt dann auch immer stärkere Konflikte mit der Zentralregierung. Man will mehr Autonomie. Es gibt sogar auch einen aufkommenden Separatismus Anfang des 20. Jahrhunderts. Es gibt dann auch mit der Spanischen Republik in den Anfang der 30er Jahre dann auch Zugeständnisse an Regionen, mehr Autonomie zu haben, kulturell und politisch, so auch Katalonien. Und es kommt dann 1936 zum Spanischen Bürgerkrieg, der dann dazu führte, dass nachdem die Republikaner in Anführungsstrichen den Bürgerkrieg verloren, Franco an die Macht kam, der ein Diktator, der bis Mitte der 70er Jahre das Land fast über 4 Jahrzehnte regierte. Und alles, was nicht spanischsprachig war, alles, was nicht zentral regiert war, unterdrückte. Das heißt also, die Katalanen durften ihre eigene Sprache nicht sprechen. Sie hatten keinerlei Autonomiestatus, sie hatten keinerlei Selbstverwaltung in Bezug auf Bildung oder Wirtschaft. Alles war komplett zentralisiert und es gab keinerlei Möglichkeit einer demokratischen Mitbestimmung der Institutionen, weder regional noch auf gesamtnationaler Ebene in Spanien. Das ändert sich dann Ende der 70er Jahre mit dem, was die Spanier Transición nennen, also den sogenannten Übergang. Spanien demokratisiert sich. Hierbei, das spielt dann auch mit Katalonien auch eine Rolle und den Separatismen, nicht nur Katalonien, sondern auch in anderen Regionen Spaniens, wird Spanien dann auch wieder eine konstitutionelle Monarchie. Das heißt, das Königshaus, das während der Republik, während der Einrichtung der Republik Anfang des 20. Jahrhunderts und auch über die gesamte Franco-Diktatur faktisch dann auch im Exil lebte, also das spanische Königshaus in Portugal, darf dann aus Portugal zurück. Und Juan Carlos, der Vorgänger des aktuellen Königs Felipe, wird dann sozusagen wieder König von Spanien. Warum ich das erwähne, die Monarchie war auch etwas, was die Katalanen und vor allem die katalanischen Separatisten und die linken Katalanen vor allem störte, weil sie immer sehr stark republikanisch gewesen sind. Das heißt, wir haben hier zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Zum einen Ende der Franco-Diktatur, die Regionen beanspruchen wieder nicht nur Demokratie, sondern auch regionale Selbstbestimmungsrechte. Die katalanische Sprache spielt eine immer größere Rolle. Die katalanische Regionalregierung setzt auch katalanisch als Amtssprache durch. Katalanisch ist die Amtssprache, Spanisch ist sozusagen, spielt da nur noch eine Rolle als in Anführungsstrichen zweite Amtssprache. Und das wirkt sich dann auch auf das Bildungswesen, auf die Verwaltung und auf allen Ebenen des öffentlichen Lebens in Katalonien. Das heißt, das Spanische soll bewusst kulturell und politisch zurückgedrängt werden im Rahmen dieser Redemokratisierung in den 70er Jahren. Das spitzt sich immer weiter zu. Es gibt dann also in den 80er, 90ern bis zur Gegenwart immer wieder eine Konfliktsituation zwischen einigen Regionen und der Zentralregierung in Spanien. Hierbei geht es nicht nur um das Kulturelle, hier geht es nicht nur um ein stärkeres Mitbestimmungsrecht und eine stärkere Selbstverwaltung der Region, hier geht es natürlich auch um Ökonomisches. Hier sehen wir, dass es eigentlich Clash von zwei politischen Kulturen, so Monarchie in Spanien und Republik in Katalonien. Aber es ist auch Clash von zwei, sagen wir mal so, wirtschaftlichen Kulturen. Du hast das auch erwähnt, dass Spanien oder Madrid, Kastilien, erlebten meistens immer von ihren Kolonien, vor allem in Südamerika, während Katalonien große Handelskultur hatten, also industrielle Kultur. Und im Prinzip geht es um die Wirtschaft und wir wollen jetzt wirklich die wirtschaftlichen Zahlen kurz uns anschauen und analysieren. Katalonien erwirtschaftet vom gesamten Bruttoinlandsprodukt Spaniens als Region etwa 19% des Bruttoinlandprodukts. Der Rest Spanien teilt sich dann die restlichen 80%. Das ist ein überproportional hoher Anteil. Und das ist auch der Grund, weswegen auch die Separatisten in Katalonien nicht nur historisch und kulturell argumentieren, dass sie eine Loslösung von Spanien wollen, sondern auch mit den Wirtschaftsdaten. Es ist so, dass Katalonien dann auch, das ist das, was sie kritisieren, überproportional viel auch zum Staatshaushalt Spaniens beiträgt. Und nur ein bestimmter Anteil des Staatshaushalts dann auch rückgeführt wird auf die entsprechenden Regionen. Das, was die Katalanen hier kritisieren, ist, dass der Anteil dessen, was dann zurück an Regionen fließt über die Zentralregierung in Spanien, nicht angemessen ist in Anbetracht des Anteils der Volkswirtschaft Kataloniens für den gesamten Staatsverband. Ich habe die Zahlen aus der spanischen Wirtschaftszeitung Economía Abierta genommen und wollen euch das jetzt kurz mitteilen. Das gesamte katalanische Bruttoinlandprodukt beträgt 212 Milliarden Euro. Das ist circa 19,02% vom gesamten spanischen Bruttoinlandprodukt. Das Wirtschaftswachstum von Katalonien beträgt 3,5%. Damit liegt Katalonien auf Platz 3. Höheres Wirtschaftswachstum haben nur Madrid und Mallorca, Menorca und Ibiza, die sogenannten Balearen. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf beträgt 28.590 Euro. Und das ist der vierte Platz in Spanien. Ich muss auch sagen, dass alle diese Daten, alle diese Parameter sind besser als die durchschnittlichen Parameter in Spanien. Was sehr wichtig ist, ist das Haushaltsdefizit in Katalonien. Und zwar nimmt die ganze Region circa 9,8 Milliarden Euro Steuereinnahmen. Dabei hat die Region 10 Milliarden Ausgaben, staatliche Ausgaben. Und das generiert das Haushaltsdefizit, das im Prinzip schon ziemlich erheblich ist. Und das Haushaltsdefizit beträgt circa 4,53% des gesamten Bruttoinlandsprodukts der Region. Das ist auch dritter Platz in Spanien. Größeres Haushaltsdefizit haben nur Madrid und Balearen. Im Prinzip ist das eine der Hauptargumenten von den Anhängern der Unabhängigkeit. Dazu kommt auch die Differenz zwischen den Einnahmen, die Katalonien ins Zentrum, und zwar nach Madrid, schickt, und der Summe, die sie zurückbekommt. Wie geht das Ganze vonstatten? Es ist vergleichbar auch mit dem Länderfinanzausgleich in der Bundesrepublik. Nicht so eins zu eins gleich, aber vergleichbar. Das heißt, aus den Gesamteinnahmen auf nationaler Ebene, die die Zentralregierung in Madrid erhält, wird ein Anteil des Staatshaushalts explizit an Regionen bezahlt. Und die Regionen können dann selbst über diese Geldmittel verfügen und dann auch dementsprechend in der eigenen Region investieren. Hierbei ist es so, dass, wie bereits erwähnt, Katalonien allein etwa 19% des gesamten Bruttoinlandprodukts Spaniens erwirtschaftet. Und aus diesem Budget der Zentralregierung, der an Regionen ausbezahlt wird, Katalonien jedoch nur 13,4% der entsprechenden Anteil erhält. Und das ist auch so ein Punkt, der von den Separatisten beklagt wird. Das heißt, Katalonien ist ökonomisch überdurchschnittlich stark, trägt überdurchschnittlich viel zum Bruttosozialprodukt bei, auch zum Wirtschaftswachstum, und erhält zeitgleich aber einen sehr geringen Anteil, so die Katalanen, im Verhältnis zu dem, was sie eigentlich für Spanien erwirtschaften, das an die Regionen, was an die Regionen von der Zentralregierung bezahlt wird. Es gibt nur eine Region, das muss man aber auch erwähnen, die nur um 0,3% mehr erhält, und das ist eine der geografisch und demografisch größte Region Spaniens, nämlich Andalusien, die auch enorme Investitionen braucht, weil sie auch größere wirtschaftliche und infrastrukturelle Probleme haben. Ansonsten ist es auch so, dass es auch eine größere Kürzung gegeben hat der Rückführung oder der Zahlungen der Zentralregierung an die Regionen insgesamt, und dass Katalonien hierbei eigentlich relativ gut wegkam. Das heißt also, Katalonien, also das, was im Vergleich zu 2016 auf 2017, der Rückgang des Geldflusses der Zentralregierung an Katalonien betrug unter 3%, das heißt 2,7%. Im Vergleich zu anderen Regionen, die viel ärmer sind und zum Teil dann auch zweistellige Prozentsätze verloren haben in Bezug auch auf diese Transferleistungen über die Zentralregierung. So, das war die Information im wirtschaftlichen und historischen Kontext. Jetzt können wir kurz die aktuelle Lage besprechen. Und zwar am Wochenende fand ein Referendum statt, über die Unabhängigkeit von Katalonien entschieden werden sollte. Dieses Referendum wurde von Madrid, vom Zentrum von Spanien, von der spanischen Regierung nicht anerkannt. Und große Gruppen von den Polizisten, von den spanischen Polizisten, wurden nach Barcelona und Katalonien geschickt, um die Durchführung dieses Referendums zu verhindern. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass die Zentralregierung ist der Regionalpolizei. Jede Region Spaniens verfügt über eigene Polizeibehörden, dass die Zentralregierung ist der Regionalpolizei, die auch natürlich der Regionalregierung institutionell untersteht, nicht zutraute, tatsächlich da aktiv zu werden, um diesen laut Zentralregierung verfassungs- und rechtswidrigen Volksabstimmungen in Katalonien entgegenzuwirken. Deswegen schickte, wie Leonid schon erwähnt hatte, die spanische Zentralregierung nationale Polizeieinheiten und die Guardia Civil nach Katalonien. Insgesamt 4000 Personen dieser nationalen Sicherheitsstreitkräfte sollten der Volksabstimmung entgegenwirken. Genau, und durch diese Maßnahmen, durch diese Aktionen sind die Ergebnisse des Referendums momentan sehr fraglich, weil wegen dieser Polizeigewalt konnten viele Stimmen nicht gezählt werden. Viele Leute haben daran gar nicht teilgenommen, weil sie einfach Angst haben vor der Polizei. Viele Leute aus Protest haben daran nicht teilgenommen aus Protest, weil sie gegen die Unabhängigkeit sind. Aber die Anhänger der Unabhängigkeit plädieren, dass das Referendum für sie erfolgreich war und dass sie im Prinzip 90% der Stimmen, dass 90% der Stimmen für Ja, für Unabhängigkeit waren, während eigentlich 42,3% der wahlberechtigten Katalanen eigentlich daran teilgenommen haben. So die Teilnahme am Referendum war, oder die Teilnahmequote war ziemlich niedrig. Gleichzeitig waren sie 2,26 Millionen Leute, was auch ziemlich viel ist. Aber wie gesagt, die Ergebnisse sind sehr, sehr unklar. Die politische Situation ist sehr fraglich, unklar. Und das gibt im Prinzip beiden Seiten momentan Argumente, sozusagen auf ihre Positionen zu beharren, was eigentlich zum sehr starken zu sehr starken Verfassungskrise führt und führen wird. Der Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, hat sich dann auch direkt nach der Wahl zur Situation geäußert und sagte wortwörtlich, dass Katalonien sich das Recht erkämpft habe, eine souveräne Nation zu werden, und zwar in Gestalt einer Republik. Und das sind die beiden Kritikpunkte, die dann auch bei der Zusammenfassung der historischen Ereignisse in Spanien und des Konflikts zwischen Zentralstaat und Katalonien dann auch erwähnt wurden. Das heißt also A, Unabhängigkeit, und B, auch diese antimonarchische Bewegung, die damit eine Rolle spielt. Beide zusammengefasst, ein unabhängiges, republikanisches Katalonien ist das Ziel, und es soll dann auch zeitnah die Unabhängigkeit Kataloniens von der katalanischen Regionalregierung ausgesprochen werden, so der Regierungschef in Barcelona. Ich habe mir diese Wirtschaftszahlen schon angeschaut. Es gibt natürlich Differenz zwischen den Abgaben von Katalonien und die Einnahmen von, oder den von den Geldern, die sie aus dem Zentrum bekommen. Aber es geht im Prinzip um Differenz von 5%. Ist das wirklich so entscheidend, dass sich man vom Zentrum, vom ganzen Land abspalten muss? Ja, das heißt, man muss ja betrachten, das sind 5% von dem, was aus dem Zentralstaatshaushalt an die Region zurückgeführt wird. Es ist aber so, dass Katalonien alleine 20% fast, also ein Fünftel der gesamten Volkswirtschaft, erwirtschaftet. Und das ist, glaube ich, die bedeutendere Zahl. Aber 13% oder 14% zurückkriegt. Und ja, es geht um wirklich 5-6%. 13% eines Anteils des staatlichen Budgets. Das heißt, es ist nicht 13% des Zentralstaatsbudgets, sondern 13% von 8, noch was Milliarden von einem viel größeren Staatshaushalt, der nur dafür praktisch angelegt ist, es an Regionalregierungen zu zahlen. Und davon erhält Katalonien 13%, aber nicht vom Staatshaushalt Spaniens. Okay, verstehe. Vielleicht, ja, so jetzt klingt das für mich schon ein bisschen überzeugender, aber ob es wirklich ein Grund für die Unabhängigkeit ist, keine Ahnung. Ich glaube, Bayern hat Bayern auch ähnliche Situationen wie Katalonien? In Deutschland gibt es ja diese Diskussion ja auch im Rahmen des Länderfinanzausgleichs. Vor allem die süddeutschen Bundesländer, Baden-Württemberg, aber auch Bayern natürlich und Hessen, kritisieren ja auch, dass der Länderfinanzausgleich nur dann Sinn macht, wenn die anderen Länder, die weniger einzahlen, dafür mehr über diesen Transfer erhalten, tatsächlich auch vernünftig wirtschaften. Das ist die Kritik dieser süddeutschen Bundesländer, die eigentlich durchgehend immer halt mehr über Jahrzehnte hinweg eingezahlt haben, als das, was sie über diesen Transferausgleich erhalten haben. Ja, gut, Gustav, und ich finde die Situation ziemlich krass. Ich glaube, das ganze Europa schaut jetzt das Ganze an. Wie würde dieser Prozess dann aussehen, diese Spaltung? Weil die katalanische Regierung sieht sehr, sehr stur aus, sehr überzeugt aus. Und wie soll es technisch aussehen? Geht es um einen Bürgerkrieg? Weil eigentlich könnte es ein Anlass für einen Bürgerkrieg werden. Ja, also ich denke nicht, dass es so weit kommen wird. Also es wird sicherlich nicht zu einem Bürgerkrieg kommen. Sollte sich Katalonien tatsächlich abspalten, wäre das natürlich problematisch. Und zwar, und das hat die Europäische Union dann auch schon mitgeteilt, ein neuer souveräner Staat, Katalonien, wäre dann nicht automatisch EU-Mitglied, zum Beispiel. Das wäre das erste Problem. Sie müssten dann eine Neumitgliedschaft beantragen. Das heißt also, wie soll es aussehen? Das ist unbewusst. Also Spanien wird die Unabhängigkeit Kataloniens nicht anerkennen. Das ist ja bereits schon von der Zentralregierung gesagt worden. Ja, deswegen, ich sehe hier Bürgerkrieg als Auslösung, oder? Ja, das ist schwer vorauszusehen, was sich hier ereignen wird. Das heißt, langfristig könnte eine Lösung sein, dass die Zentralregierung eine noch viel größere Autonomie zugesteht. Das heißt also auch eine reine ökonomische Selbstverwaltung, dass Katalonien nicht mehr an den Zentralstaat Steuern zahlt, sondern die Steuereinnahmen selbst verwaltet. Ansonsten, es gibt bestimmte Ressorts, die kann Katalonien nicht verwalten, denn das sind Ressorts, die für einen autonomen Staat stehen oder für einen souveränen Staat, wie Außenpolitik, Währungspolitik, Verteidigung. Das heißt also, ich weiß nicht, ob die Katalanen jetzt sich tatsächlich mit einer größeren Autonomie dann noch zufrieden geben oder ob sie tatsächlich jetzt für die Unabhängigkeit plädieren. Was aber Fakt ist, ist, dass die Mehrheit der Bewohner Kataloniens vor dieser Volksabstimmung eigentlich sich nicht für eine Unabhängigkeit aussprachen, aber durch dieses Referendum tatsächlich und auch durch die Reaktion durch die Zentralregierung, die absolute Negation seitens der Zentralregierung des Restlandes, auch durch die Intervention durch nationale Sicherheitskräfte und auch durch diese ganzen Bilder mit den vielen Verletzten und mit den Gummigeschossen, dass tatsächlich vielleicht dann auch Personen in Katalonien, die ja moderat waren, die sich auch mit einer größeren Autonomie zufrieden gegeben hätten, tatsächlich jetzt vielleicht eher zugeneigt sind, eine Unabhängigkeit zu unterstützen. Und das war, glaube ich, auch das Kalkül dieser Regionalregierung. Die Regionalregierung wollte diese Bilder und die Zentralregierung hat der Regionalregierung dieses Gefallen getan. Und diese Bilder werden sich dann auch, denke ich, negativ auf die Wahrnehmung des Zentralstaates in Katalonien auswirken. Meiner Meinung nach wirken diese Bilder negativ auf das ganze Image von Spanien, weil eigentlich für mich war es wirklich Überraschung, am Wochenende sowas in Spanien zu sehen. Das ist ein europäisches Land, also demokratisches Land. Und solche Bilder habe ich nie sogar in Russland gesehen, wo die Leute wirklich Leute von Polizisten geschlagen werden und wirklich so wirklich verletzt werden. So, das ist klar. Glaubst du nicht, dass es schon ein bisschen too much war und das war schon ein Fehler von der Zentralregierung? Ja. Ich habe das Gefühl, dass sie da ein bisschen schon irgendwie was schiefgelaufen ist. So, ja, sie haben halt sehr rabiat reagiert. Die Frage ist, was gab es für eine Alternative? Den rechtlich gesehen, das war die Position nicht nur der Exekutive auf nationaler Ebene, sondern auch der Judikative, des entsprechenden Institutionen im Rechtssystem Spaniens auf nationaler Ebene, die sagen, das ist verfassungswidrig. Und wenn jetzt Spanien, also der Nationalstaat Spanien, nicht eingegriffen hätte bei verfassungswidrigen Handlungen, ist natürlich ein schwieriges Feld. Denn das hieße dann einfach, die Verfassung außer Acht zu lassen, schwierig. Ich weiß nicht, ob Rajoy, also der spanische Staatspräsident, beziehungsweise die Zentralregierung da wirklich viel Spielraum hatten. Sollte es wirklich so brutal sein? Weil ich glaube, das war wirklich so irgendwie nicht gut durchgedacht oder sie haben mit dem Widerstand nicht so gerechnet, dass es so, dass der Widerstand so stark wird und dass zum Beispiel Barcelona Feuerwehr so gegen die Polizisten, die spanischen Polizisten kämpfen wird. Also ich habe das Gefühl, dass sie medienmäßig schon ein bisschen verloren haben, weil wir müssen, ja klar, Verfassung und das sind im Prinzip verfassungswidrig, dieses Referendum war verfassungswidrig, aber in der heutigen Welt sind die Medien auch super wichtig und die Reaktion, wir sehen, dass die Reaktion von europäischen Regierungen auch super besorgt ist. Meiner Meinung nach könnte wirklich diese Situation wirklich negative, düstere Konsequenzen ziehen. Ja, noch ist aber die Unabhängigkeit von Katalonien nicht ausgesprochen worden durch die Regionalregierung. Das heißt, die Regionalregierung hat erstmal angekündigt, dass das dann weitergeleitet wird an die Legislative der Region, also an das katalanische Parlament. Man muss dann sehen, ob das nicht doch vielleicht eskaliert. Ich weiß jetzt offen gesagt nicht, wie die Zentralregierung reagieren wird. Ich gehe aber davon aus, dass sie unter Rajoy den harten Kurs, der auch in den Bildern zu sehen war, weiter betreiben wird. Das heißt also, ich denke nicht, dass man von der harten Linie abweichen wird. Gut, und was glaubt ihr? Findet ihr, dass Katalonien Recht hat, sich von Spanien zu spalten? Oder glaubt ihr, dass die Zentralregierung Recht hat und dass man, dadurch, dass es auch von der Justiz als verfassungswidrig deklariert worden ist, die Zentralregierung in Recht war? Danke für's Anschauen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal und drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Ciao! Danke und ciao!